Wir sind stolz, deutsch, frei und radikal. Stolz, deutsch, frei und radikal. Tradition tätowiert, der Hass ist in uns geschürft. Gedanke gut ist national. Wir sind stolz, deutsch, frei und radikal. Für unseren Glauben stehen wir ewig ein und lernen Deutschland vom Boden der Terror befreien. Freunde, nationale Brüder, gegen das System und die politischen Lügner. Gegen Medienhetze, Multikultur, alles für Deutschland ist unser Schwur. Das System ist will uns unterdrücken, mit Multikultur Erfolg vermischen. Dagegen werden wir anstehen und deshalb auf die Straße gehen. Für unseren Glauben stehen wir ewig ein und werden Deutschland vom Multikulti befreien. Freunde, nationale Brüder, gegen das System und die politischen Lügner, gegen Medienhetze und Multikultur, alles für Deutschland ist unser Schwur. Wir sind stolz, deutsch, frei und radikal. Wir sind stolz, deutsch, frei und radikal. Wir sind stolz, deutsch, frei und radikal. Stolz, deutsch, frei und radikal. Stolz. Wir finden euch alle recht gekotzen. In Massenmedien gegen unser Kult gebt ihr uns für alles die Schuld. Die falschen Berichte sind das Volk betrogen und so mit Gesellschaft um Recht und Wahl betrogen. Freunde, nationale Brüder, gegen das System und die politischen Lügner, gegen Medienhetze, Multikultur, alles für Deutschland ist unser Schwur. Wir kämpfen uns, wo es nur geht. Doch wir sind gar nicht um, was es sich dreht. Ein freies Deutschland, eine weiße Nation. Die alte Fahne ist unser Lohn. Freunde, nationale Brüder, gegen das System und die politischen Lügner, gegen Medienhetze und Multikultur, alles für Deutschland ist unser Schwur.